unser Leben zurück auf alterwürdiges Niveau. Denn sprich zu mir und sag mir leise und ehrlich, wo man heute noch Glück empfinden kann. Denn genau in diesem Augenblick dann hätte die Welt doch wieder den Status erreicht. Leider sind es aber Momente wie dieser, die mich dann doch weinen lassen. Denn ganz egal, wie weit du auch reist oder wie viel du auch suchen magst, egal wie lange du noch warte absagst, nirgends auf dieser großen Welt ist es möglich, sich ehrlich frei zu entfalten. Und trotz der unendlichen Weiten, die Meere sind bestimmt von Gezeiten. Die Gefühle, die für mich und euch Freiheit bedeuten, binden wir wieder verschlossen, versiegelt. Man hat unsere Wünsche sehr früh schon gespiegelt. Und wir sind kurz davor, endgültig aufzugeben und nur noch für Wünsche anderer zu leben. Ist das unser Ziel? Oder wird uns der Kampf nur noch zu viel? Oder wird uns der Kampf nur zu viel? Oder wird uns der Kampf nur zu viel? Ist das unser Ziel? Oder wird uns der Kampf zu viel?